Achtes Buch, zweites Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 2. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 2 von Christoph Martin Wieland. Achtes Buch, zweites Kapitel. Agathons Glück und Ansehen in der Republik erreicht seinen höchsten Gipfel. Da ich einmal genötigt war, dem Eigensinn meiner Mitbürger nachzugeben, so beschloss ich, es mit einer guten Art zu tun und die Sache von derjenigen Seite anzusehen, welche mir eine erwünschte Gelegenheit zu geben schien, den Anfang zur Ausführung meiner eigenen Entwürfe zu machen. Ich wußte, daß die Insulaner gerechte Klagen gegen Athen zu führen hatten. Wie hätten sie eine Regierung lieben können, von der sie unterdrückt, ausgesogen und mit Füßen getreten wurden? Ich gründete also meinen ganzen Plan ihrer Beruhigung und Wiederbringung auf den Weg der Güte, auf Abstellung der Missbräuche, wodurch sie erbittert worden waren, auf eine billige Mäßigung der Abgaben, welche man gegen ihre Freiheiten und über ihr Vermögen von ihnen erpresst hatte, und auf ihre Wiedereinsetzung in alle Rechte und Vorteile, deren sie sich als Griechen und als Bundesgenossen vermöge vieler besondern Verträge zu erfreuen haben sollten. Allein ehe ich von Athen abreisen konnte, war es nötig, die Gemüter vorzubereiten und auf einen Ton zu stimmen, der mit meinen Grundsätzen und Absichten übereinkäme. Desto nötiger, da ich sah, wie lebhaft die ausschweifenden Projekte, womit die Eitelkeit des Alcibiades sie ehemals bezaubert hatte, bei dieser Gelegenheit wieder aufgewacht waren. Ich versammelte also das Volk und wandte alle Kräfte der Redekunst, welche bei keinem Volke der Welt so viel vermag als bei den Athenern, dazu an, sie von der Gründlichkeit meiner Entwürfe zu überzeugen, wiewohl ich sie nur so viel davon sehen ließ, als zur Erreichung meiner Absicht nötig war. Nachdem ich ihnen die Größe und den Wohlstand, wozu die Republik Vermöge ihrer natürlichen Vorteile und innerlichen Stärke gelangen könne, mit den reizendsten Farben abgemalt hatte, bemühte ich mich zu beweisen, dass weitläufige Eroberungen außer der Gefahr, womit sie durch die Unbeständigkeit des Kriegsglücks verbunden sind, den Staat endlich notwendigerweise unter der Last seiner eigenen Größe erdrücken müssten, dass es einen weit sicherern und kürzern Weg gebe, Athen zur Königin des Erdbodens zu machen, weil allezeit diejenige Nation den übrigen Gesetze vorschreiben werde, welche zu gleicher Zeit die klügste und die reichste sei. Dass der Reichtum allezeit Macht gebe, so wie die klugheit den rechten gebrauch der macht lehre daß athen in beidem allen andern völkern überlegen sein werde wenn sie auf der einen seite fortfahre die pflegmutter der wissenschaften und der künste zu sein auf der andern alle ihre bestrebungen darauf richte die herrschaft über das meer zu behaupten nicht in der absicht eroberungen zu machen sondern sich in eine solche achtung bei den auswärtigen zu setzen daß jedermann ihre freundschaft suche und niemand es wagen dürfe ihren unwillen zu reizen daß für einen am meere gelegenen freistaat ein gutes vernehmen mit allen übrigen völkern und eine so weit als möglich ausgebreitete handelschaft der natürliche und unfehlbare weg sei nach und nach zu einer größe zu gelangen deren ziel nicht abzusehen sei daß aber hierzu die erhaltung seiner eigenen freiheit und zu dieser die freiheit aller übrigen sonderheitlich der benachbarten oder wenigstens ihre erhaltung bei ihrer alten und natürlichen form und verfassung nötig sei daß bündnisse mit den nachbarn und eine freundschaft wobei sie eben sowohl ihren vorteil finden als wir den unsrigen einem solchen staate weit mehr macht ansehen und einfluß auf die allgemeine verfassung des politischen systems der welt geben müßten als die unterwerfung derselben weil ein freund allezeit mehr wert ist als ein sklave daß die gerechtigkeit der einzige grund der macht und dauer eines staats sowie das einzige band der menschlichen gesellschaft sei daß diese gerechtigkeit fordre eine jede politische gesellschaft sie möge groß oder klein sein als unsersgleichen anzusehen und ihr eben die rechte zuzugestehen welche wir für uns selbst fordern und daß ein nach diesen grundsätzen eingerichtetes betragen das gewisseste mittel sei sich allgemeines zutrauen zu erwerben und anstatt einer gewaltsamen mit allen gefahren der tyrannei verknüpften oberherrschaft ein freiwillig eingestandenes ansehen zu behaupten welches in der tat von allen vorteilen der erstern begleitet sei ohne die verhaßte gestalt und schlimmen folgen derselben zu haben nachdem ich alle diese wahrheiten in ihrer besondern anwendung auf griechenland und athen in das stärkste licht gesetzt und bei dieser gelegenheit die torheit der projekte des alcibiades und andrer eifersüchtiger schwindelköpfe ausführlich erwiesen hatte bemühte ich mich darzutun daß der aufstand der inseln welche bisher unter dem schutz der athener gestanden in neueren zeiten aber durch schuld einiger böser ratgeber der republik als unterworfene sklaven behandelt worden seien, die glücklichste gelegenheit anbiete, zu gleicher zeit das ganze griechenland von der gerechten und edelmütigen denkungsart der athenienser zu überzeugen und durch eine ansehnliche vermehrung der seemacht, wovon die unkosten durch die größere sicherheit und erweiterung der handelschaft reichlich ersetzt würden, sich in ein solches Ansehen zu setzen, daß niemand jenes gelinde und großmütige Verfahren mit dem mindesten Schein, einem Mangel an Vermögen, sich Genugtuung zu verschaffen, werde beimessen können. Ich untersuchte diese Vorschläge mit allen den Gründen, welche auf die warme Einbildungskraft meiner Zuhörer den stärksten Eindruck machen konnten, und hatte das Vergnügen, daß meine Rede mit dem lautesten Beifall aufgenommen wurde. In der Tat ließen sich die Athenienser ebenso leicht von Wahrheit und gesunden Grundsätzen einnehmen als von den Blendwerken einer falschen Staatskunst, wofern ihnen jene nur in einem ebenso reizenden Lichte gezeigt und mit ebenso lebhaften Farben vorgemalt wurden. Auch war es ihnen ganz gleichgültig, durch was für Mittel Athen zu der Größe, die das Ziel aller ihrer Wünsche war, gelangen möchte, wenn es nur dazu gelangte. Ja, ein großer Teil der Bürger, dem der Friede mehr Vorteil brachte als der Krieg, ließ sich's vielmehr wohl gefallen, wenn dieses Ziel seiner Eitelkeit auf eine mit seinem Privatnutzen mehr übereinstimmende Weise erhalten werden könnte. Meine heimlichen Feinde, welche nicht zweifelten, daß dieser Kriegszug auf eine oder andere Art Gelegenheit zu meinem Falle geben würde, waren weit entfernt, meinen Maßnehmungen öffentlich zu widerstehen. Aber, wie ich in der Folge erfuhr, unter der Hand desto geschäftiger ihren natürlichen Erfolg zu hemmen, Schwierigkeiten aus Schwierigkeiten hervorzuspinnen und die missvergnügten Insulaner durch geheime Aufstiftungen übermütig und zu billigen Bedingungen abgeneigt zu machen. Die Verachtung, womit man anfangs diesen Aufstand zu Athen angesehen hatte, das ansteckende Beispiel und die Ränke anderer griechischen Städte, welche die Obermacht der Athenienser mit eifersüchtigen Augen ansahen, hatten zu Wege gebracht, daß indessen auch die attischen Kolonien und der größte Teil der Bundesgenossen kühn genug worden waren, sich einer Unabhängigkeit anzumaßen, deren schädliche Folgen sie sich selbst unter dem reizenden Namen der Freiheit verbargen. Es war die höchste Zeit einer allgemeinen Empörung und Zusammenverschwörung gegen Athen zuvorzukommen, und meine Landsleute, welche bei annäherung einer gefahr die ihnen in der ferne nur stoff zu witzigen einfällen gegeben hatte sehr schnell von der leichtsinnigsten gleichgültigkeit zur übermäßigsten kleinmütigkeit übergingen vergrößerten sich selbst das übel so sehr daß ich genötiget wurde unter segel zu gehen ehe die zurüstungen noch zur hälfte fertig waren ich hatte die vorsichtigkeit gebraucht meinen freund über welchen mir die gunst des volks einen so unbilligen vorzug gegeben hatte als unterbefehlshaber mitzunehmen die bescheidenheit womit ich mich des ansehens welches mir meine kommission über ihn gab bediente kam einer eifersucht zuvor die den erfolg unsrer unternehmung hätte vereiteln können wir handelten aufrichtig und ohne nebenabsichten nach einem gemeinschaftlich abgeredeten plane und das glück begünstigte uns so sehr daß in weniger als zwei jahren alle inseln kolonien und schutzverwandte der athener nicht nur beruhiget und in die schranken zurückgebracht sondern durch die abstellung alles dessen wodurch sie unbilligerweise beschweret worden waren und durch die bestätigung ihrer alten freiheiten mehr als jemals geneigt gemacht wurden unsre freundschaft allen andern verbindungen vorzuziehen in allem diesem folgte ich ohne besondere verhaltungsbefehle einzuholen meiner eigenen denkungsart mit desto größrer zuversicht da ich den ehemaligen mißvergnügten nichts zugestanden hatte was sie nicht sowohl nach dem naturrecht als kraft älterer verträge zu fordern vollkommen berechtiget waren hingegen durch diese nachgiebigkeit neue und sehr beträchtliche vorteile für die athener erkaufte vorteile die dem ganzen gemeinen wesen zuflossen anstatt daß aller nutzen von ihrer unterdrückung lediglich in die kassen einiger privatleute und ehemaligen günstlinge des volks geleitet worden war ich kehrte also mit dem vergnügen recht getan zu haben mit dem beifall und der lebhaftesten zuneigung aller kolonien und bundesgenossen und mit der vollen zuversicht die belohnung die ich verdient zu haben glaubte in der zufriedenheit meiner mitbürger zu finden an der spitze einer dreimal stärkern flotte als womit ich ausgelaufen war nach athen zurück ich schmeichelte mir daß ich mir durch eine so schleunige beilegung einer unruhe welche so weit aussehend und gefährlich geschienen einiges verdienst um mein vaterland erworben hätte ich hatte aus unsern feinden freunde und aus unsichern untertanen zuverlässige bundesgenossen gemacht deren treue desto weniger zweifelhaft schien, da ihre sicherheit und ihr wohlstand durch unzertrennliche bande mit dem interesse von athen verknüpft worden war. Ich hatte, des gemeinen schatzes zu schonen, mein eignes vermögen zugesetzt und durch mehr als 100 ausgerüstete Galeeren, die ich von dem guten Willen der beruhigten Insulaner erhielt, unsrer Seemacht eine ansehnliche Verstärkung gegeben. Ich hatte das Ansehen der Republik befestiget, ihre Neider abgeschreckt und ihrer Handlung einen Ruhestand verschafft, dessen Fortdauer nunmehr wenigstens auf lange Zeiten bloß von unserm eigenen Betragen abhing. Das Vergnügen, welches sich über mein Gemüt ausbreitete, wenn ich alle diese Vorteile meiner Verrichtung überdachte, war so lebhaft, daß ich mir außer dem Beifall und Zutrauen meiner Mitbürger keine höhere Belohnung denken konnte. Aber die Athener waren im ersten Anstoß ihrer Erkenntlichkeit keine Leute, welche Maß zu halten wußten. Ich wurde im Triumph eingeholt und mit allen Arten von Ehrenbezeugungen in die Wette überhäuft. Die Bildhauer mußten sich Tag und Nacht an meinen Statuen müde arbeiten. Alle Tempel, alle öffentlichen Plätze und Hallen wurden mit Denkmälern meines Ruhms ausgeziert. Diejenigen, die in der Folge mit der größten Hitze an meinem Verderben arbeiteten, waren itzt die eifrigsten, übermäßige und zuvor nie erhörte Belohnungen vorzuschlagen, welche das Volk in dem Feuer seiner brausenden Zuneigung gutherzigerweise bewilligte, ohne daran zu denken, daß mir diese Ausschweifungen seiner Hochachtung in kurzem von ihm selbst zu eben so vielen Verbrechen gemacht werden würden. Da ich sah, daß alle meine Bescheidenheit nicht zureichte, den reißenden Strom der popularen Dankbarkeit aufzuhalten, so glaubte ich am besten zu tun, wenn ich mich eine Zeitlang entfernte und, bis die athenische Lebhaftigkeit durch irgendeine neue Komödie, einen fremden Gaukler oder eine frisch angekommene Tänzerin einen andern Schwung bekommen haben würde, auf meinem Landgute zu Korinth in Gesellschaft der Musen einer Ruhe zu genießen, welche ich durch die Arbeiten einiger Jahre verdient zu haben glaubte. Ich dachte wenig daran, daß ich in einer Stadt, deren Liebling ich zu sein schien, Feinde hätte, welche, indessen ich mit aller Sorglosigkeit der Unschuld die Vergnügungen des Landlebens und der geselligen Freiheit kostete, einen ebenso boshaften als künstlich ausgesonnenen Plan zu meinem Untergang anzulegen beschäftiget waren. Alles, womit ich bei der schärfsten prüfung meines öffentlichen und privatlebens in athen mir bewußt bin mein unglück wo nicht verdient doch befördert zu haben ist unvorsichtigkeit oder mangel an derjenigen klugheit welche nur die erfahrung geben kann. Ich lebte nach meinem geschmack und nach meinem herzen, weil ich gewiß wußte, daß beide gut waren, ohne zu bedenken, daß man mir andre absichten bei meinen handlungen andichten könne, als ich wirklich hatte. Ich tat jedermann Gutes, weil ich meinem Herzen dadurch ein Vergnügen verschaffte, welches ich allen andern Freuden vorzog. Ich beschäftigte mich mit dem gemeinen Besten der Republik, weil ich zu dieser Beschäftigung geboren war, weil ich Tüchtigkeit dazu in mir fühlte und durch die Zuneigung meiner Mitbürger in den Stand gesetzt zu werden hoffte, meinem Vaterland und der Welt nützlich zu sein. Ich hatte keine andern Absichten und würde mir eher haben träumen lassen, daß man mich beschuldigen werde, nach der Krone des Königs von Persien, als nach der Unterdrückung meines Vaterlandes zu streben. Da ich mir bewußt war, niemands Hass verdient zu haben, so hielt ich einen jeden für meinen Freund, der sich dafür ausgab. Und warum hätt ich es nicht tun sollen? Kaum war ein Bürger in Athen, dem ich nicht Dienste geleistet hatte. Aus dem nämlichen Grunde dachte ich gleich wenig daran, wie ich mir einen Anhang machen, als wie ich die geheimen Anschläge von Feinden, die mir unsichtbar waren, vereiteln wolle. Denn ich glaubte nicht, daß die Freimütigkeit, womit ich ohne Galle oder Übermut meine Meinung bei jeder Gelegenheit sagte, eine Ursache sein könne, mir Feinde zu machen. Mit einem Wort, ich wußte noch nicht, daß Tugend, Verdienste und Wohltaten gerade dasjenige sind, wodurch man gewisse Leute zu dem tödlichsten Hass erbittern kann. Eine traurige Erfahrung konnte mir allein zu dieser Einsicht verhelfen. Und es ist billig, daß ich sie wert halte, da sie mir nicht weniger als mein Vaterland, die Liebe meiner Mitbürger, meine schönsten Hoffnungen und das glückselige Vermögen, vielen Gutes zu tun und von niemand abzuhangen, gekostet hat. Ende von 8. Buch, 2. Kapitel.